Haut und Haare sind die Projektionsfläche der Selbstinszenierung. Sie bieten den idealen Platz für Protest, Provokation oder modische Accessoires. Die Hülle unseres Körpers, die uns nach außen abgrenzt, ist gleichzeitig Zeichen von Zugehörigkeit, ob freiwillig oder unfreiwillig. Klischees und Mythen machen sich an der Haut fest, auch Protest und Provokation. Das nachfolgende Feature von Sonja Leite befasst sich mit der Tiefe, die unter der Oberfläche der Haut liegt. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Kinder, geht zum Friseur, tut es euch mal an, lasst euch verwöhnen, lasst euch durchkneten, waschen, schneiden und legen. Mit Haut und Haar ist ein Begriff, der aus der mittelalterlichen Rechtsprechung stammt und der sich auf alle Leibesstrafen bezieht, die nicht tötend sind. Also die zwar am Leib etwas, also physische Schmerzen verursachen und vielleicht auch irreversible Veränderungen, also zum Beispiel Narben produzieren, die aber nicht töten. Precious baby. Die zweite Ebene natürlich, die man in der Sprache findet, wenn man an mit Haut und Haar denkt, ist natürlich dieses Ganz und Gar, also die Haut. In dem Fall, also die Haut und die Haare stehen für das Ganz und Gar, also mit Haut und Haar verliebt sein oder mit Haut und Haar für etwas begeistert sein. Also das ist die so eine Ersetzung des ganz intensiven Fühlens. Keeping me safe in these chains, precious babe. Oh. Mit Haut und Haaren, von der Tiefe der Oberfläche. Ein Feature von Sonja Leite. Ich habe mich also mit ganz vielen Redewendungen beschäftigt und da ist mir halt aufgefallen, sagt Claudia Bentin, Literaturwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Haut. Dass es im Grunde zwei verschiedene Bedeutungsbereiche gibt. Also solche Redewendungen wie man kann nicht aus seiner Haut, man fährt aus der Haut oder etwas geht unter die Haut oder auch man fühlt sich in seiner Haut wohl. Und demgegenüber gibt es auch andere Redewendungen, in denen das Gegenteil der Fall ist, nämlich wo das Ich und die Haut gleichgesetzt werden. Also wie zum Beispiel, jemand ist eine ehrliche Haut oder etwas geht jemanden auf die Haut zum Beispiel. Das ist eine ältere Redewendung. Und ich habe halt festgestellt, dass diese Vorstellung des Ich als Haut in der Sprache ziemlich am Absterben sozusagen ist, dass das immer weniger gebraucht wird. Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Ist eine Projektionsfläche für unsere Selbstinszenierungen. Zeigt das Innerste nach außen. Was ist die Haut? Die Haare. Rapunzel war blond. Haare stehen für Männlichkeit und Potenz. Dennoch können auch Glatzen erotisches Signal sein. Toupees hingegen führen eine heimliche Existenz. Und wenn der Bart ab ist, ist es meist zu spät. Was bedeuten Haare? Mein Baby war beim Friseur und jetzt mag ich sie nicht mehr. Mein Baby war beim Haare schneiden, jetzt kann ich sie nicht mehr leiden. Vorher war sie wunderschön, jetzt mag ich sie nicht mehr sehen. Das Leben ist schwer, das Leben ist schwer. Mein Baby war beim Friseur. Schluss, aus, Ende. Einfach so. Das sagt er mir einfach so. Soll er doch zu seinem blonden Gift gehen? Ich krieg Pickel, wenn ich nur daran denke. Ich denke am besten gar nicht daran. Was ich jetzt brauche, ist eine neue Frisur. Haare ab. Willkommen in einem neuen Leben. Eine Locke, eine Strähne, noch eine Tasse Kaffee. Und schließ deine Augen, du kannst mir vertrauen. Das Haar ist der Weg in die Seele der Frau. Friseursalon, Friseursalon, komm rüber zu mir, ich verwöhne dich hier. Im Friseursalon, Friseursalon, oh, ich warte schon. Und das Tollste ist. Nie mehr muss ich seine Haare aus der Dusche pulen. Dann schau bei mir rein. Ich höre dir zu, hier bist du nicht allein. Dieses mit Haut und Haaren heißt ja schon die Haut verletzen im übertragenen Sinne. Das heißt nach innen dringen. Und damit das Innerste eben auch schon verletzen oder angreifen. Wanderungen auf der Epidermis sind ständige Grenzüberschreitungen. Die zur Schau gestellte Körperhülle ist eine Landkarte der Seele. Innen wird außen, außen wird innen. Egal, ob man sich wohlfühlt in seiner Haut, am liebsten aus seiner Haut fahren oder nicht in der Haut eines anderen stecken möchte, verheimlichen kann man davon nichts. Die Haut bildet unser Ich ab und fast alle Menschen bemühen sich, dieses Bild gut zu retuschieren. In einer neuen Haut wohnt ein neues Ich. Manipulationen an der Haut reichen von der Antifaltencreme bis zur lebenslangen Zeichnung. Die Haut ist sozusagen immer weniger als taktiles Wahrnehmungsorgan wichtig, sondern als gesehene. Die Haut hat ja zwei Eigenschaften, oder die Haut eines anderen Menschen kann ganz grundlegend gesehen ertastet werden und gesehen werden. Und diese visuelle Komponente, die Haut als Leinwand, das ist ja auch sozusagen eine meiner Leitthesen, dass die Haut mehr und mehr zu einer distanziert wahrgenommenen Fläche wird, die Haut des anderen, über die Jahrhunderte, und dass sich das im 20. Jahrhundert sozusagen verabsolutiert. Und dies zeigt sich dann natürlich auch in solchen populären Phänomenen wie dem Tätowieren und dem Piercing und diesen ganzen Phänomenen, die die Haut noch mehr und sozusagen bewusst ostentativ als Leinwand produzieren. Ich wollte das haben. Ich fand das gut. Ich war 18, da durfte man das ja dann machen, ne? Eigentlich. Das hatte keiner, also wollte ich das haben. Ich komme ursprünglich aus Solingen, da war keiner, da bin ich dann nach Wuppertal gegangen. In den Laden, also den würde ich jetzt auch direkt wieder verlassen, aber da war ich da halt, ne? Jo, dann wurde ich tätowiert und fand das auch gut und fand das total interessant und spannend. Und das war so ein Rockerladen, das fand ich auch toll. Und dann war es soweit, ne, sozusagen. Dann war ich zwei Wochen später wieder da und da hat es mich gepackt, sozusagen. Ich wollte das einfach nur, ne? Also es hat mir gereicht, tätowiert sein, das war genug. Tobi wollte das einfach nur haben. Mittlerweile ist er selbst Tätowierer. Und Michael wollte auch haben. 9 Jahre ist es ungefähr. Von meinem einer der ersten Lehrgelder wurde da ich dann tätowiert. Kollegen fangen damit an, sieht gut aus, auch haben. Ja, wenn das Geld dann vorhanden ist, dann geht man zu dem ersten, der in der Stadt ist und versucht dann so, sich langsam ranzutasten zu den besseren. Meine erste hat gekostet 450 Mark. Das auf dem Rücken. Vielleicht auch ein gewisser Gruppenzwang, ne? Wenn alle das haben, will man es auch haben, wenn man zu einer Gruppe zugehört, fängt man an. Und wenn man einmal angefangen hat, entweder man bleibt bei einer oder es entwickelt sich eine Sucht. Ne? Alles begann mit dem auf dem Rücken halt, der Totenkopf mit der Schlange eben schon erwähnt, ne? Mit dem Rosen, war in einer Sitzung. Ja, dann das nächste war der Tiger, der heute bearbeitet wird, auch in einer Sitzung. Der war allerdings sehr teuer. Für die Linien alleine 600 Mark, das war doch schon sehr happig. Na, dann kam auf den Bauch die Schwalbe mit dem Schriftrollen. Dann kam auf den linken Arm ein Samurai-Helm mit einem Totenkopf drunter. Ja, und dann bin ich beim Ilja gelandet mit den Schwalben, dann die Geisha und dann das Cover-Up mit dem Pantherkopf. Bei Ilja, der heute das Tattoo-Studio Glaube, Liebe, Hoffnung in Essen betreibt. Das ist noch ein bisschen länger her. Ich bin werde jetzt 32 und da war ich 17. Das soll heißen, es war 1985. Und da konnte man noch ganz schön prima mit Tätowierungen schockieren. Und zu der Zeit war ich auch in der Szene unterwegs. In meinem Fall war es die Rockabilly-Szene. Und da waren Tätowierungen eigentlich schon immer hip, kann man sagen. So, und da war für mich war ganz klar, wirklich maßgebend war, ich wollte mich wirklich nach außen hin abgrenzen. Und so habe ich meine erste Tätowierung bekommen. Also da stehe ich auch heute noch zu, finde ich auch noch wunderbar. Ich bin dann damals auch direkt 2-3 Monate später, hatte ich wieder genug Geld zusammen, bin ich wieder zum Tätowierer und dann hat es nochmal, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, war ich wieder da. Ja, und vielleicht habe ich gerade dann deswegen auch heute mit der Tätowierung als Schmuck ein bisschen ein Problem, weil ich mag halt definitiv diesen Ansatz des sich Abgrenzens doch sehr und das geht natürlich verloren. Einfach anders sein, sich abgrenzen, schockieren. An den gesellschaftlichen Normen kann sich am besten reiben, wer gegen die Konventionen an Haut und Haar verstößt. Denn jede Kultur hat strenge Kodierungen für akzeptierte und für unerwünschte Körpergestaltung. Doch Tätowierungen können auch das genaue Gegenteil sein, das Befolgen von gesellschaftlichen Konventionen. Es gibt natürlich verschiedene Motivationen, sich den Körper zu schmücken. Und wenn wir das Thema Tätowierungen nehmen und gerade bei Polynesien bleiben, dann gibt es eine Vielfalt von Motiven. Einmal ist es natürlich ein ästhetisches Motiv, das ist klar, um den Körper wirklich zu schmücken. Das ist aber sicherlich in den wenigsten Fällen hier so. Diese Tätowierungen haben einen entsprechenden Hintergrund, einen mythologischen Hintergrund, einen gesellschaftlichen, einen kulturellen Hintergrund. Ich nehme noch einige Beispiele. Bei den Maori auf Neuseeland sind die Tätowierungen so eine Art magische Prophylaxe gewesen. Das ist eng mit der Mythologie verbunden. Derjenige, der den Menschen die Tätowierung gebracht hat, ein Maori-Gott namens Philo, der Eidechsen-Gott, ist zugleich der Beherrscher der Unterwelt und der Beherrscher von Krankheit und Tod. Man sagt der Mythologie nach, dass nur, wenn man diese Zeichen im Gesicht trägt, sich davor schützen kann. Peter Mesenhöller ist Ethnologe und konzipierte die Kölner Ausstellung Tatau Polynesien, Tätowierungen aus Polynesien. Das wäre eine Form dieser magischen Prophylaxe. Zum anderen gibt es aber natürlich auch die sozialen Beweggründe. Das ist klar als Zeichen der Zugehörigkeit, als Zeichen des Status vor allen Dingen auch. Wobei auch da zu differenzieren ist, es gibt Leute, die sind in ihrem Rang so hoch, dass sie gar nicht mehr tätowiert werden dürfen. Es sind Zeichen der Abwehr, Zeichen des Schutzes, zum Beispiel in Samoa oder auf den Marquesas-Inseln früher jedenfalls, wo der ganze Körper von oben bis unten bei den Männern, bei den Kriegern tätowiert wurde. Es wurden auf den Rücken Gesichter tätowiert, um den Rücken zu schützen, magisch zu schützen, wenn man so wollte. Hier ist das Phänomen auf den Marquesas so gewesen, dass die Krieger nach ihrem Tod von ihren Frauen gehäutet wurden, damit sie nicht ins Jenseits eingingen mit den Tätowierungen, denn man durfte nur rein mit reiner Haut ins Jenseits eingehen, um Ahne zu werden. Richtig, Haare ab. Das ist eigentlich das Wichtigste, sozusagen eine haarfreie Arbeitsoberfläche. Weil die könnten sich, also man tätowiert ja normal mit mehreren Nadeln, nicht mit einer einzelnen. Haare könnten sich zwischen die Nadeln setzen und dann funktioniert das alles schon nicht mehr so, wie man es gerne hätte. Wobei, und da kommen wir jetzt schon auf das Wort Tätowieren. Unser Wort Tätowieren ist kein europäisches Wort, sondern eben ein polynesisches Wort. Es kommt von dem Verb Tatau und Tatau heißt richtig schlagen. Das heißt, die Tätowierungen werden also richtig in die Haut hineingeschlagen und nicht gestochen, wie das hier im Westen der Fall ist. Und zwar mit Instrumenten, die aussehen wie kleine Kämme, das sind Knochen, die angesägt werden, ganz feilspitz angesägt werden und dann in die Haut hineingeschlagen werden mit Ruß. Der nächste Schritt ist Alkohol. Allerdings auch nur draußen. Also jetzt desinfiziere ich die Fläche. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen einwirken. Tut am meisten weh. So, während das jetzt trocknet, ziehe ich mir Handschuhe an und setze eine Brille auf. In Samoa, die Häuptlinge in Anführungsstrichen, mögen dieses Wort in der Ethnologie nicht so gerne. Da ist es so bis heute, dass nur derjenige Häuptling oder Matai werden kann, der tätowiert ist. Das Wort, samoanische Wort für Tätowierung heißt Pea. Und Pea heißt übersetzt auch der fliegende Hund. Das ist also eine Art Fledermaus. Und wenn Sie Fledermäuse beobachten, was die mit ihren Jungen machen, die legen ihre Schwingen schützend um sie herum. Und genauso wird die Tätowierung auch begriffen. Einmal als Schutz des Körpers, aber auch desjenigen, der tätowiert ist, der seine Familie, das Gemeinwesen auch schützt. Also es ist auch eine soziale Funktion, die da eine Rolle spielt. Es wird abgeklebt mit Folie, die lässt da, ja, ich sage mal so zwischen 3 und 8 Stunden drauf, also bis morgen früh geht da auch. dann muss er es richtig gründlich abwaschen und dann in den nächsten Tagen halt pflegen. Soll heißen, mehrfach am Tag mit einer Wund- und Heilsalbe einschmieren, viel waschen. Man darf keine Sonne dran. Ich meine, das ist jetzt um die Jahreszeit wohl kein Thema mehr. Und das ist eigentlich alles. Dann sollte sich das so in einer bis zwei Wochen erledigt haben und dann bedarf das eigentlich auch keiner weiteren Pflege. Ja, es heißt also bereits im Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 28, ihr sollt keine Male an euren Leib reißen, noch Buchstaben an euch ätzen, denn ich bin der Herr. Es war also bei den Altisraeliten so, dass sie sich im Zeichen der Trauer oder im Angesicht der Trauer um einen verstorbenen Gesicht bzw. die Zunge auch tätowiert haben. Und die frühen Missionare, die im Anfang des 19. Jahrhunderts in die Südsee kamen, fanden genau diese Sitte auch da wieder, nämlich zum Beispiel auf Hawaii oder in Neuseeland, dass man sich da die Zunge bzw. die Wangen auch tätowiert hat. In Tonga und in Fiji zum Beispiel war es so, dass man sich einen kleinen Finger abgehackt hat. Und was der Herr des Alten Testaments verboten hat, durfte natürlich in der Südsee nicht passieren, das war völlig klar. Und deswegen ist man also mit aller Vehemenz und Macht daran gegangen und hat diese Unsitte in Anführungszeichen zu unterbinden versucht. Und machet euch die Erde untertan. Mit den Worten der Bibel im Gepäck stießen die Entdeckungsreisenden auf neue Welten. Die Südsee war für viele wohl mehr als das. Sie glaubten, das Paradies auf Erden gefunden zu haben. Kein Wunder, dass sie etwas davon mit nach Hause nehmen wollten. Die Palme und der Anker zum Beispiel sind die ältesten Motive überhaupt. Die gibt es seit dem 18. Jahrhundert und die hängen ganz klar mit den Entdeckungsreisen zusammen. James Cook und Bougainville. Und die Palme als Zeichen des Paradieses ist zwar ein altes biblisches Emblem auch, nur das biblische Emblem ist eine Dattelpalme und keine Kokospalme. Und Kokospalmen gibt es halt nur in der Südsee. Und die Seefahrer, die mit Cook in die Südsee kamen, haben dieses Motiv eben übernommen. Und den Anker natürlich auch als Ausdruck ihrer Sehnsucht nach dem irdischen Paradies, wenn sie so wollen. Und das irdische Paradies gilt bis heute eben noch, oder fürs irdische Paradies gilt heute noch die Südsee. Das heißt, wir sind wieder in Polynesien. Eine Tätowierung war für die frühen Seefahrer eine Aktie aufs Paradies. Das ist eine Aktie aufs Paradies, das kann einem keiner mehr wegnehmen. Und heute? Naja, wenn wir ein bisschen korrigieren, kriegen wir auch Uschi draus. Früher waren Tätowierungen Erkennungszeichen für Seeleute, Pilger oder Handwerker. Heute ist das längst nicht mehr so. Ebenso wenig sind sie Erkennungszeichen einer mutigen Avantgarde. Man muss nicht mehr in zwielichtige Spelunken gehen, um sich Queen Uschi stechen zu lassen. Tätowierungen heute sind zu einer Modeerscheinung geworden. Individualität auf Plateausohlenniveau. In ihren Ursprüngen waren Tätowierungen immer Zeichen kultureller Zugehörigkeit oder sozialer Rangfolge. Als moderne Körpergestaltung sind sie Sehnsuchtszeichen für Andersartigkeit. Ad absurdum geführt durch die Erhebung zum Trend. Ja, es ist noch immer Trial and Error, nichts anderes. Ist halt, man lernt es auf Menschen, das ist halt noch immer ein bisschen problematisch. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich da halt auch nicht wirklich. Ne? Man kann jetzt schlecht anfangen, arme Schweine zu tätowieren, wie das irgendein Mensch in Belgien tut und die hinterher als Kunstwerke verkaufen. Also ich hatte das in der Zeitung gelesen, dass er lebendige, tätowierte Schweine verkauft als Kunst. Und man muss dann wohl garantieren, dass man dem Schwein Auslauf gewährt und dergleichen. Nach dem zu urteilen, was auf den Schweinen sich befand, würde ich sagen, es war wahrscheinlich einfach ein sehr unbegabter Tätowierer, der sich dachte, so könnte man ja vielleicht auch Geld verdienen. Gewöhnliches Talent. Wenn Herr Schatz sein Talent wäre, hätte ich das bestimmt schon gemerkt. Er findet, dass mir diese Frisur ausgezeichnet steht. Das kann Herr Schatz überhaupt nicht beurteilen. Er würde mir die Frisur machen. Herr Schatz kann Ihnen die Haare nicht machen, Frau Herrmann. Das kann nur eine qualifizierte Fachkraft. Ich würde mir von Ihnen diese Frisur machen lassen. Das würde Ihnen leid tun. Ich will aber, dass er mir diese Frisur macht. Das sagen Sie jetzt und nachher verklagen Sie mich wegen Körperverletzung. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Na bitte, sieht doch gut aus. rot wie die Schrankwand meiner Eltern. Oh, warum habe ich das bloß nicht schon früher gemacht? Weil Andreas nie wollte, dass ich mir auch nur einen Zentimeter abschneide. Löckchen hat er mich genannt. Ist die Leinwand, Haare sind ihre Erweiterung. Sie stecken in der Haut, sind lang oder kurz, gerade oder gelockt, blond, braun, rot oder schwarz, das ist die schuppige Oberfläche. Klischees und Vorurteile locken sich, je nach Haarfarbe und Geschlecht des Behaarten, variabel um die mehr oder weniger hohe Stirn. Doch die Haarwurzel des Themas ist die Harmonie des Menschen mit seinen Haaren. Meine Mutter hat Naturkrause und hätte immer gerne einen gepflegten Kurzhaarschnitt gehabt. Ist bei Krause ja nicht unbedingt möglich. Heutzutage schon, aber früher war das ja immer so. Sie ließ sich dann immer irgendwie die Locken rausziehen und all solche Sachen, so komische Frisuren. Und die kleine Martina, ja, das war natürlich das gefundene Fressen. Ich war dann das kleine Opfer, das nämlich immer Mamas ersehnten Kurzhaarschnitt bekam und alle 4 Wochen zum Friseur geschickt wurde. Ohrenfrei, ganz frei, ganz, ganz kurzer Pony, einmal rum, zack. Da war gar nichts. Ich war immer ganz neidisch auf diese Kindergartenkinder und die anderen Schulkinder mit diesen schönen, langen, lockigen Haar und Pferdeschwänzen und was sie alles machen konnten. Zöpfe, dies und das. Und ich konnte ja gar nichts damit machen. Ganz kurz. Ja, und dann kam ich in die Pubertät. Und was geschah ab da? Ließ ich dann meine Haare wachsen. Da durfte meine Mama natürlich nicht mehr reinreden. Und seitdem habe ich auch die Haare lang. Pubertät, lateinisch pubere, sich behaaren. Und dort schüttelt ein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttelt ein Haar für mich. Wildes Mädchen, schüttelt ein Haar für mich. Hey Baby, Baby, Baby, schüttelt ein Haar. Das Haar als Wille und Vorstellung. Nicht nur bei Martina, auch bei Meinolf hieß das. Nur ein bisschen die Spitzen ab. Bitte, ich lasse wachsen. Ich fand das immer gut. Und ich hatte also, als Kind wollte ich, als ich jünger war als 16, wollte ich das schon machen. Hat mich meine Mutter immer zum Friseur gezerrt und wollte das nicht. Ich habe mich also immer, ich bin lieber zum Zahnarzt gegangen als zum Friseur. Und ich sah auch immer, das war damals der Friseur bei unserem Verbindungsweg an der Ecke. Ich werde es in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Jeder, der bei diesem Friseur den Laden wieder verlassen hatte, die sahen alle gleich scheiße aus. Die hatten alle diesen Einheitsapfel. Und ach, das war für mich immer eine Tortur. Ja, und dann wollte ich mir dann, also dann halt, als ich älter wurde, nie die Haare schneiden. Ich fand einfach, dass das cooler aussah. Ich hatte wirklich große Angst vor dem Friseur, wurde, das war so etwa wie Zahnarzt. Also man hat das Gefühl bei mir, dass die Nervenstränge bei mir bis in die Haarwurzeln, also bis in die Haarspitzen gehen. Aber ich bin jetzt eines Besseren belehrt. Bei Friseuren fühlt man sich zu Hause, kann man sich zu Hause fühlen, man braucht keine Angst zu haben. Kinder, geht zum Friseur, tut es euch mal an, lasst euch verwöhnen, lasst euch durchkneten, waschen, schneiden und legen. Haare sind hornige Hautanhangsgebilde, sagen die Biologen. Und wen wundert es da, dass die Haare oft an völlig falschen Stellen anhängen oder auch entfallen? Die zur Glatze erweiterten Geheimratsecken sind der Albtraum vieler Männer, die das nicht selten im Gesicht und anderswo kompensieren. Alle, die mit uns auf Körper verfahren, müssen Männer mit Bärten sein. Ja, nun heil und Gras und Pest. Die haben Bärte, die haben Bärte, ja, und Heil und Glas und Pest. Die haben Bärte, die fahren mit. Oh, oh, oh. Da Damenbärte hingegen, gibt es so etwas überhaupt? Behaarte Beine zeugen von einem echten Kerl und deshalb Enthaarungscremen, Wachsen, Rasieren, Epilieren und Lasern Frauen ihre Beinbehaarung. Auch der Rest der Körperlandkarte ist streng festgeschrieben. Auf dem Kopf sind Haare erwünscht, bei Frauen möglichst nicht zu kurz. Oberkörper, Oberlippe, Oberschenkel dürfen, ja sollen gar bei Männern bewachsen sein. Bei Frauen ist allenfalls ein feiner Flaum erlaubt. Aber wer hat schon Haare an den falschen Stellen? Monika, du bist stark behaart, ich seh's an deinem Damenbart. Achselhaare hast du auch und Schambehaarung bis zum Bauch, oh Monika. Über das Zupfen redet man nicht. Körperhaare sind Symbole von Männlichkeit, Kraft und Potenz. Bei Frauen ist eine weiche, ebene Haut erwünscht. Schönheitsideale werden in jeder Kultur verschieden festgelegt. Jenseits von schön und hässlich geht es bei den Haaren sehr stark ums Image. Lagerfelds Zopf, Beatles Pilz, Gildohorns Fettsträhnen. Einmal waschen, schneiden, legen. Waschen, schneiden und legen. Haare sind die Strähnen des Lebens. Identität aus Eiweißketten. Hey Joe, hör mal. Das Einzige, was die Miezen ans Gerät bringt, ist ein sauber geschäfter 3-Tage-Bart. Oder Beard, wie wir cool people sagen. Don Johnson-like wäre genau das Richtige. Also ich hänge jetzt nicht wer weiß wie dran. Ich hänge noch genug dran, um sie mir nicht abzuschneiden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die unbedingt haben muss. Früher war das sehr wichtig. Also wenn ich früher irgendwie dachte, um Gottes Willen, hatte ich auch mal Albträume, ja, haarbezogene Albträume. Stell dir das mal vor. Ich hatte früher mir auf Zöpfe geflochten und habe dann geträumt. Oder ich wurde wach und dachte, die Zöpfe liegen jetzt einzeln im Bett, die werden ab. Ach, das waren ganz schreckliche Albträume. Ich dachte immer, jetzt wachst du mit kurzen Haaren auf. Wenn andere von irgendwelchen Monstern träumten, träumte ich davon, die Zöpfe zu verlieren. Zeige mir deine Haare und ich sage dir, wer du bist. Rapunzel, Rapunzel. Ja, ja, dann lächle ich holde. Wie originell. Manche merken es dann auch und sagen, haben Sie schon mal gehört? Ja, habe ich schon mal gehört. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Und dann irgendwie so im Laufe der Zeit, wenn ich dann heraus... Also am Anfang hörst du ja Musik so eigentlich so quer durch den Garten. Und wenn sich dann herauskristallisiert, was du eigentlich so hörst, dann landest du, wenn du Heavy Metal hörst, sowieso automatisch bei den Langhaarigen. Und dann ist das eh egal, dann sagt eh keine Sau mehr was. Wer, wenn nicht eine Punkband, sollte ein Konzeptalbum zum Thema Haare machen? Mit ihrer CD Le Friseur lieferten die Ärzte einen Leitfaden für alle haarigen Angelegenheiten des Lebens. Ich scheiße auf die Chaostage und auf das System. Ich scheiße auf Tornados, ich scheiße auch auf Erdbeben. Ich scheiße auf den Teufel und auf die Müllabfuhr. Nur eins ist wirklich wichtig: die Frisur. Ich mag das ja total gerne, gerade wenn das so die Kranzform annimmt. Ne? Denn dann finde ich, sehen Männer immer so aus, als würden die so einen Heiligenschein hinter sich her schleppen. Und ich finde, das hat was ganz Beruhigendes immer. Wobei noch lieber mag ich die, die gar keine Haare mehr auf dem Kopf haben. Das, die sehen von hier oben durch unsere Lichter immer so ein bisschen aus wie so Deo-Sticks. Und das ist immer so lustig oder so. Ist mal was anderes, die so zu sehen zwischendurch. Wir sehen ja eigentlich von hier unten auch immer gar nicht so viel, aber die über 37-Jährigen, so bis zur Saalmitte, könnte man sagen, haben wir sie Stick für Stick im Blick. Man hat eine Glatze, aber das kommt auch nicht von ungefähr. Von der Genstruktur? Vom vielen Ärgern? Oder doch von etwas ganz anderem? In Bayern meint man, dass Personen, welche täglich mit Geldzählen beschäftigt sind, die Haare frühzeitig ausfallen. Kamm und Messer, womit ein Toter gekämmt und geschoren worden ist, müssen mit in den Sarg gelegt werden. Sonst fallen denen, die sich ihrer bedienen, die Haare aus. Gefährlich ist es, namentlich abgeschnittene Haare herumliegen zu lassen. Denn wenn Vögel sie erwischen und in ihr Nest tragen, kommt unheilbares Kopfweh und ausfallende Haare. Der Urin der Fledermaus hat Haarausfall zur Folge? Mit dieser Drohung hält man die Kinder bei beginnender Dunkelheit im Hause. Wenn man sich in den Hundstagen auf den Kopf regnen lässt, gehen die Haare aus. Wenn man träumt, es fallen einem die Haare aus, stirbt bald einer in der Freundschaft. Das Handwörterbuch zur deutschen Volkskunde weiß noch allerlei weiteren Aberglauben zu berichten. Was der Haut entsprießt, ist für den mittelalterlichen Menschen faszinierend und unheimlich zugleich. Verschiedenste Formen des Zaubers können das Schicksal der Haare besiegeln, aber auch das Haar selbst war beliebte Ingredienz für Zaubermittel. Mademoiselle, ich habe eure wunderbaren Armbänder erhalten, die sehr stolz eure Initialien zu tragen schienen. Ich bekenne gleichwohl, dass mir eure Gabe verdächtig erschienen war, weil bei der Herstellung von Zaubermitteln immer Haare und rätselhafte Schriftzeichen eine Rolle spielen. Aber da ihr über edlere Mittel verfügt, um den Tod herbeizuführen, hüte ich mich wohl, euch der Magie zu verdächtigen. Also gut, reden wir ernsthaft, sagt mir ehrlich, heißt das nicht ein Herz billig erwerben, wenn ihr euch dafür nur ein halbes Dutzend Mal mit der Bürste übers Haar fahren müsst? Meiner treu, wenn ihr noch andere zu diesem Preise findet, rate ich euch zuzugreifen. Denn Haare auf dem Kopf wachsen eher nach als Herzen in der Brust. Und dieser Brief ist dafür ein Beweis, weil er euch nur danken soll, dass ihr mir die Arme gebunden und mich bei den Haaren gezogen habt. Und Kraft dieser Heftigkeit, Mademoiselle, vorsichtig euer Diener, Cyrano de Bergerac. Halunke, der. Wenn er es wenigstens geschickter angestellt hätte. Aber so ist das wie in einem schlechten Film. Das darf alles gar nicht wahr sein. Ich glaub's einfach nicht. Tja, sie hat also blonde Haare. Und diese langen blonden Haare sind nun zu seinem Schicksal geworden. Ja, oder zu meinem. Seit wann steht er eigentlich auf blond? Macht er doch sonst nie. Einer Schwarzhaarigen wäre ich vielleicht nicht so schnell auf die Spur gekommen. Manch Seitensprung ist schon um Haaresbreite schiefgegangen. Und mancher Kriminalfall ist schon durch bloße Haarspalterei gelöst worden. Denn unser biologisches Ich ist auf Haaresbreite abgebildet. Haare sind die Materialien, die eigentlich jeder Täter am Tatort verliert. Wir verlieren jeden Tag Haare. Und so passiert das natürlich erst recht am Tatort. Und insofern findet man selbst bei Wohnungseinbrüchen Haare. Und diese dann zur Analyse zu bringen und mit der Blutprobe eines Tatverdächtigen zu vergleichen oder mit einer Gendatenbank zu vergleichen, ist eben eine der Aufgaben der forensischen Medizin. Identitätssuche im Labor Teil 1. Wolfgang Huckenbeck, Gerichtsmediziner am Uniklinikum Düsseldorf, nimmt diese Aufgaben wahr. Und auch wenn in der Gerichtsmedizin der Glaube an die betörende Zauberkraft des Haars der DNA-Analyse gewichen ist, Hauptanwendungsfall für eine DNA-Analyse des Haars ist der Vaterschaftstest. Was ist denn mit dir, mein Geliebtes? Was ist denn? Was ist denn? Was ist passiert? Deine Haare hast du nicht gewaschen. Ach, was erzählst du denn da wieder, Therese? Lass uns doch schlafen. Deine Haare riechen mal wieder nach... Nach was? Nach einer anderen, nach ihrem Schoß. Den Haaren kommen gewisse Speicherfunktionen zu. Das heißt, die Körperhaare speichern beispielsweise Schwermetalle. Sie speichern aber auch durchaus Rauschgift, sodass man heute also auch zur Rauschgiftanalyse durchaus Haare heranziehen kann. Und man hat im Gegensatz zum Blut dann den großen Vorteil, man überblickt natürlich einen wesentlich größeren Zeitraum. Man kann also zum Beispiel sagen, okay, dieser Proband war in letzter Zeit clean, aber vor 1, 2, 3 Wochen hat er ein gewisses Rauschgift genommen. Man kann die Haare abschnittsweise untersuchen und je mit dem Haarwachstum finden sich dann in Regionen Rauschgifte oder Schwermetalle und in anderen lassen sich keine Gifte mehr nachweisen. Wenn man kann, das ist ja durchaus bekannt geworden bei Napoleon, wir haben auch selber mal Untersuchungen gemacht an Heine, wir haben eine wahnsinnig erhöhte Bleibelastung in der sogenannten Heine-Locke festgestellt. Und ich meine, der nächste Schritt, der ist natürlich der, diese Heine-Locke zu vergleichen mit Bartstoppeln, die ich persönlich aus der Leichenmaske, aus der Totenmaske von Heinrich Heine, wo wir nun wirklich von ausgehen können, eigentlich das sind seine Haare, herausgezupft habe. Aber das sind eben sehr aufwendige Untersuchungen und die stehen zurzeit noch an. Und finde ich ein Haar von mir darin, dann stecke ich es einfach ein. Nicht soll der böse Erinnerung sein, verraten, was ich dir gewesen bin. Sag nicht, dass das gar nicht nötig wäre, denn schmerzhaft wird es erst hinterher, wenn wieder hochkommt, was früher mal war. Identitätssuche im Labor, Teil 2. Ich habe in meinem Arbeitsbereich die Aufgabe, Gegenstände auf Vorhandensein von Fingerspuren zu untersuchen. Das geschieht in einem daktyloskopischen Labor mittels Anwendung verschiedenster chemischer Mittel. Diese Anwendung ist abhängig von der Art des Gegenstandes und vom Alter der Spur. Norbert Schmitz ist Daktyloskop, das heißt, er beschäftigt sich mit dem Auswerten von Fingerabdrücken beim Landeskriminalamt in Düsseldorf. Er betrachtet die Haut als Stempel. Die Hautleisten verlaufen in verschiedenen Mustern. Das heißt, jedes Hautleistenbild beinhaltet ein Muster. Da gibt es 5 grobe Unterteilungen. Das ist einmal, sind das die Beinschleifenmuster, nach links und rechts auslaufende Schleifen. Dann gibt es Bogenmuster. Dann gibt es kreis- oder wirbelförmig verlaufende Muster. Dann gibt es auch sogenannte T-Muster, tannenförmig verlaufende Muster. Jeder, der seine Finger nicht bei sich behält, ist ein Spurenleger. Man muss die Spur nur lesen können. Abgesehen vom gleich verlaufenden Papillarlinienbild müssen für die Feststellung der Identität wenigstens 12 identische Merkmale in der Spur und im Vergleichsabdruck vorhanden sein, die in Form und in der Lage zueinander und zum gesamten Papillarlinienbild identisch sind. Das Ich, unsere Identität, überführt sich selbst durch die eigene Haut und das eigene Haar. In dem Bereich des Negativen ist es dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert gekommen, wo man also meinte, in der Tätowierung einen Beweis, biologischen Beweis quasi gefunden zu haben dafür, dass jemand kriminell ist. Man hat also Statistiken erstellt in Gefängnissen, wie viel Prozent der Insassen tätowiert seien und kam dann zu dem Ergebnis, also, dass es über 50% waren. Und man glaubte damit also einen Beleg dafür zu haben, dass jeder Kriminelle oder umgekehrt jeder Tätowierte kriminell ist, was natürlich beileibe nicht der Fall war, denn es war unter Adeligen zum Beispiel durchaus angesehen, dass man eine Tätowierung trug. Seit dem 18. Jahrhundert wurde das gemacht. Die Haut bildet unser Ich ab und fast alle Menschen bemühen sich, dieses Bild gut zu retuschieren. Anti-Faltencreme. Hey, können Männer auch sowas benutzen? Aktivliposom aus natürlichen Phospholipiden, gefüllt mit dem bewährten Feuchtigkeitskomplex Hygrosorb und Aloe Vera Extrakt, aktiviert die natürlichen Funktionen der Haut, macht sie straffer und glatter. Seit ich nicht mehr alleine wohne, finden sich plötzlich Flaschen in meinem Badezimmerschrank, auf denen steht etwas von einem Beta-In-Kamille-Komplex. Und jetzt frage ich mich, ob meine Freundin vielleicht psychische Probleme hat, von wegen Komplex. Ne? Kennt ihr diese Partygespräche? Ja, der Rüdiger leidet ja schon seit Jahren unter einem Beta-In-Kamille-Komplex. Sein Therapeut versucht es jetzt mit Regressionshypnose. Total schlimm. Ich weiß jetzt auch, dass es von Vella etwas gibt, das aussieht wie verdünntes Elefantensperma. Aber Hi Hair heißt Hi Hair. Hat sich, glaube ich, nur dahingestellt, um mich zu ärgern. Und ich weiß auch, dass es zur Familie der Moonshine-Pomade gehört. Bietet übrigens Multiaktivschutz. Die Haut als bevorzugt glatte Oberfläche, als zweidimensionale Leinwand. Diese Vorstellung ist eine ausgesprochen moderne, wie die Kulturwissenschaftlerin Claudia Bentin herausgefunden hat. Heute sagt man ja, die Grenze ist sozusagen durch die Haut gegeben. Und dieses Denken ist ein modernes Denken. Also dieses abgekapselte Individuum in diesem Sinne war in den früheren Kulturen noch nicht so zu finden. Und unter anderem zeigt sich das in den medizinischen Praktiken, die Haut also gar nicht als so eine Scheidewand gesehen haben, sondern als ein Organ der Durchlässigkeit. Die Vorstellung der Haut als einer porösen Membran und nicht als Grenze des Körpers hat Konsequenzen. Also es ist ja so, dass im 18. Jahrhundert und erstaunlicherweise noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine ganze Reihe von Praktiken Verwendung fanden, die die Haut öffneten und die auch Wunden und Narben und eiternde Stellen und all dieses, was man heute so als eklig und als zu vermeiden denkt, produzierten. Also es wurden Brenneisen angesetzt, es wurden ätzende Mittel verwendet, die Pusteln erzeugten, es wurden Fäden durch die Haut gezogen, die eiternde Wunden erzeugten. Und all diese ganzen Praktiken dienen eben dazu, dass die Haut sich öffnet und dass das, was sozusagen schädlich im Körper drin ist, ausdringen kann. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Was man heute als krank empfinden würde, nämlich wenn sozusagen unwillkürlich etwas aus einem rausdringt, also wenn Flüssigkeiten aus dem Körper laufen. Es gibt ja sozusagen eine ganz rigide Trennung des Innen und des Außen, die besonders sich auf die Körperflüssigkeiten bezieht. Also alles, was aus dem Körper austritt, das ist sozusagen gebannt worden und das gibt es nicht mehr. Und insofern gibt es auch nicht mehr solche Praktiken, die etwas herauslaufen lassen, etwas Eitriges, etwas Unreines. Also das ist ganz undenkbar heute in den westlichen Praktiken. Die bei uns heute fest definierten Grenzen des Innen und Außen, des Reinen und Unreinen, sind das Resultat der im 16. Jahrhundert einsetzenden empirischen Forschung. Anatomen begannen, das Buchwissen am lebenden Objekt zu überprüfen. Sie schnitten durch die Haut, um das Innere zu erkunden. Gleichzeitig tauchte das Motiv der Häutung immer häufiger in der Kunst auf. Häutungen sind die ultimativste Tötung. Und das Schlangenhafte neugeboren werden. My love is only skin deep. My love is only skin deep. My love is only skin deep. Einst begannen Wissenschaftler, die Haut zu öffnen, um so Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was den Menschen im Innersten zusammenhält. Und diese Vorstellung, durch das Durchdringen von Schicht um Schicht zum Eigentlichen hin, zu des Pudels Kern zu gelangen, ist noch immer, nicht nur unter Wissenschaftlern, sehr verbreitet. Doch vielleicht liegt ja die Tiefe, das Eigentliche in Wahrheit an der Oberfläche, auf der Haut, sichtbar. Rötungen, Eiter, Blasen, Schuppen, Pigmentstörungen, flächig juckender Hautausschlag, Hautkrankheiten, Zeichen auf der Haut, die niemand sehen und die auch der Betroffene am liebsten nicht zur Kenntnis nehmen will. Nichts stigmatisiert besser als Pusteln im Gesicht. Ganz anders, wenn die Haut glatt, weich, vor allem nackt daherkommt. Häutungen, das Entfernen der Epidermis. Es liegen nur wenige Millimeter zwischen Ekel und Erotik. Ziehen Sie sich aus. Was? Ich habe gesagt, ziehen Sie sich aus. Aber Sie haben doch schon gestern alles gesehen. Blicke auf der Haut. Nackte Haut als Blickfang. You sexy thing. One, two, three, man kann ganz grundsätzlich sagen, das sieht man ja auch bei uns, sagen wir mal am Nacktstrand oder auch ganz normal am Strand, je weniger man bekleidet ist, desto mehr sind die Blicke reguliert. Und es gibt sozusagen ein Sehen, das ist psychoanalytisch gesprochen, was einem etwas abgucken kann, wenn man so will. Also das ist so eine ganz archaische Vorstellung, dass Blicke einem was wegnehmen können und dass sie sozusagen kastrieren können, wenn sie so scharf gucken. Und das heißt, man muss sich vor diesen Blicken schützen. Das ist klingt jetzt vielleicht etwas absurd, das ist aber so auf so einer ganz, ganz frühkindlichen Ebene sicherlich vorhanden, diese Vorstellung, oder kann vorhanden sein. Tabu kommt vom polynesischen Tapu. Also noch ein Wort, was wir übernommen haben. Tabu ist eben auch verboten oder heilig oder wie auch immer. Also dann, seid ihr fertig? Wofür? Zum Ausziehen. Ich dachte, wir sollten hier nur tanzen. Jetzt hört mal, Ladies. Wir sind doch Stripper, nicht wahr? Was, hier jetzt? In dem Haus hier? Das ist eine anständige Gegend. Nackte Haut als erotisches Lockmittel? Auch wenn ein halbes Dutzend Hühnerbrüste aus Sheffield auf der Bühne stritten? Sie waren Stahlarbeiter, nun sind sie arbeitslos und haben keine Perspektive. Sie besitzen nicht viel mehr als ihre nackte Existenz und ihre nackte Haut. Wenn wir uns schon nicht trauen, uns vor uns selbst auszuziehen, wie soll das dann erst vor den ganzen Mädels werden? Na los, ausziehen! Wird's bald! Aber nicht hingucken. Wie es lacht einer, ihr Mistkerle. Früher hatte ich eine richtige Arbeit. Was tun wir hier eigentlich? Was soll das Ganze? Haut zu zeigen ist eine streng reglementierte Angelegenheit. Und zwar keinesfalls nur in anderen, beispielsweise arabischen Kulturen. Auch in unserer westlichen Welt kann Nacktheit noch für Aufregung sorgen. Eine Verbiesterung der Haut hinter uns haben, was natürlich in der Kirche auch liegt, das ist klar. Das alles, was mit Haut zu tun gehabt hat, erotisch belegt ist und erotisch natürlich immer schlecht ist, das ist klar. Dave und Lumper, die Flügel rauf. 1, 2, 3, 4. Linke Linie, 3, 4. Rechte Linie, 3, 4. Abseitsfalle. 1, 2, 3, 4. Jetzt die Gürtel. 3, 4. Und die Schuhe. 3, 4. Und jetzt die Socken. 3, 4. Los, und 3, 4. Das war furchtbar. Da hat die Kirche eine große Rolle gespielt. Und früher war es ja üblich, dass man den ganzen Körper bis oben hin zugedeckt hat und möglichst kein Stückchen Haut gezeigt hat, das ist klar. Und die Tätowierung galt immer als Bestandteil der Haut. Es ist interessant, dass bis Anfang unseres Jahrhunderts Tätowierungen nur von Medizinern und Naturwissenschaftlern untersucht wurden und nicht von Kulturwissenschaftlern, weil man sagte, das ist ein Bestandteil der Physis des menschlichen Körpers und ist kein ästhetisches oder soziales Phänomen. Ich zieh mich an und langsam aus und nicht allein und nicht zu Hause. In der westlichen Kultur oder in den westlichen Kulturen ist es schon so, dass Nacktheit und Sündhaftigkeit irgendwie zusammenhängen. Dieses Vertriebenwerden aus dem Paradies und das Erkennen des Nacktseins geht miteinander einher. Und es ist sozusagen der Mensch, der nicht nackt sein kann, der sich irgendwie verhüllen muss. Und da entsteht im Grunde ja schon ganz früh so ein Dualismus von innen und außen, von Sein und Schein und so weiter. Hör auf mich, glaube mir. Und gleichzeitig wird natürlich auch die Nacktheit mit der Geschlechtlichkeit zusammengebracht. Also Eva und Adam erkannten ja zuerst nur, dass sie nackt waren und dann erkannten sie, dass sie verschieden waren. Also da findet so eine Verschiebung statt, erstmal vom Nacktsein oder vom Körper an sich auf die Geschlechtsorgane. Und das ist auch ganz charakteristisch. Also das ist etwas, was man auch in der psychischen Entwicklung von Kindern beobachten kann, inwieweit es auf einmal so ein Bewusstsein gibt, dass die sozusagen das, was, wofür man sich in Anführungszeichen schämt, lokalisierbar ist an einem. Bei Frauen gibt es auch Tätowierungen. Bei den Maori zum Beispiel wurde das Kinn, das sind quasi die Lippen tätowiert, ein reines Statussymbol. Wiederum Samoa, dort wurden die Kniekehlen mit einer einfachen oder doppelten Raute tätowiert, die eine Vulva darstellen soll, was sehr interessant ist und auch erst in jüngster Zeit eben auch herausgefunden wurde, erforscht wurde. Und zwar von den Gender Studies, die sehr, sehr viel dazu beigetragen haben zum neuen Verständnis von der Tätowierung. In Samoa sind die Kniekehlen der Frauen hocherotisch besetzt. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass wenn eine Raute hinten in den Kniekehlen ist, dass das Bein, wenn man es ausstreckt, eine offene Vulva darstellt, wenn man es anwinkelt, also eine geschlossene Vulva darstellt. Also das ist auch ein erotisches Zeichen, wenn Sie wollen, aber auch seinen entsprechenden Hintergrund natürlich hat. Sich wohlfühlen in seiner Haut und dafür eine zweite anlegen? In eine andere Haut schlüpfen heißt, eine neue Identität annehmen. Zu Karneval wird so aus Klaus der freibeutende Seemann und aus Uschi Catwoman. Und am Aschermittwoch ist alles vorbei. Der Wunsch, jemand anderes zu sein, jedoch bleibt bei sehr vielen bestehen. Steckt hier das verborgene Erfolgsrezept des Films »Das Schweigen der Lämmer«? Dort zieht ein perverser Täter Frauen die Haut vom Rücken, um daraus für sich eine neue Haut zu nähen. Das Motiv greift meines Erachtens zurück auf dieses im 20. Jahrhundert sozusagen ganz, ganz stark werdende Begehren, in eine andere Haut schlüpfen zu können. Nämlich das ist dieses, das, was immer thematisiert wird in den literarischen Beispielen, in vielzähligen Fantasien und auch in der Psychoanalyse findet man das immer wieder in Beschreibungen von Patienten, dass sie nicht aus ihrer eigenen Haut können, dass man in der Haut quasi gefangen ist. Und dieser Wunsch, sich eine Haut zu machen, das ist irgendwie das, was man eben nicht kann. Und deswegen zieht das an. Und gleichzeitig ist sozusagen in dem, was tabuisiert ist, natürlich auch immer so ein Kitzel drin. Sich wohlfühlen in seiner Haut und dafür eine zweite anlegen? Die neuen Medien führen zu immer körperloserer Kommunikation, sagen die einen. Der Datenhandschuh und der Datenanzug geben uns eine zweite Haut, sagen die anderen. Und die sind im Cyberspace unterwegs. nicht nur um Daten, sondern auch um Berührungen auszutauschen. Es ist natürlich auch eine noch cleanere Berührung als die Berührung, die es heute schon gibt. Also Paul Virilioux hat das ja auch als ein elektromagnetisches Präservativ der Ferne mal bezeichnet, ganz polemisch. Also dass es sozusagen Berührung gibt, die aber nicht keine wirklich physische Berührung ist, die also keine, sagen wir mal, Gerüche hat, die nicht diese bedrohliche Nähe des anderen hat, die kann man abschalten. Also man kann sich ja aus dem Anzug befreien, man kann das Gerät ausschalten, man kann selbst quasi steuern, was mit einem geschieht. Und insofern ist es natürlich eine Nähe, die paradoxerweise eben mit Distanz gekoppelt ist und mit einer Abwesenheit. Sich wohlfühlen in seiner Haut und sich seine eigene Kultur schaffen. Schönes Beispiel sind vielleicht die Maori in Neuseeland, wo die Männertätowierung, die Gesichtstätowierung in den 20er Jahren schon abgeschafft wurde. Die letzten Frauen, die mit einer Kinntätowierung zu sehen waren, das war in den 70er Jahren. Ist aber dann Ende der 70er Jahre hat es eine Revival-Bewegung gegeben, und zwar interessanterweise in den sogenannten Gangs, den Stadtgangs in den Großstädten. Gibt es also auch die Black Power-Bewegung, das sind so richtige Bikies mit schweren Motorrädern, die für sich als Nachfahren der Krieger die Tätowierung wiederentdeckt haben. Sich also Spiralen ins Gesicht stechen lassen, wie sie in der klassischen Maori-Tätowierung auch waren. Das Problem ist halt nur, sie tun das in der westlichen Umwelt heute. Und diese Motive werden heute auch mit westlichen Maschinen gestochen. Das ist also ein Symbol, wenn sie schon fast wollen, dass sie zwar ihre eigene Kultur wiederentdecken, das aber nur mit Hilfe von westlichen Maschinen können, weil es keinen mehr gibt, der weiß, wie man mit diesen alten Instrumenten umgeht. Und ich möchte auch mal bezweifeln, dass selbst der stärkste Black Power Gangmember sich sowas, so einer Operation unterziehen würde. Nicht? Also da ist auch, sind auch ganz andere Hemmschwellen durch die westliche Kultur gegenüber dem Schmerzempfinden da. Bei mir in der Schule hatten die alle, die hatten alle Ohren frei. Mussten auch, weil Mutti das gemacht hat. Topfschnitt. Ich hab da nie Bock drauf. Ich fand das immer blöd. Sich wohlfühlen in seiner Haut und sich deshalb Schmerz zufügen? Na ja, wenn wir ein bisschen korrigieren, kriegen wir auch Uschi draus. Und da sind wir vielleicht schon beim Thema Branding irgendwo. Es war oder ist wahrscheinlich bekannt, dass Juden in den KZs den Davidstern auf die Stirn eingebrannt bekommen haben. Auch eine Form des Körperzeichnens, wenn Sie so wollen, aber eine ganz, ganz negative natürlich. Und im Dritten Reich war es auch noch üblich, dass man eben gesagt hat, also Tätowierte sind Verbrecher. Und nehmen Sie nur die ganzen Zeichen, die man in den KZs genommen hat. Der rosa Winkel ist ein bekanntes Beispiel für Homosexuelle. Auch das ist die Tradition eben des Kennzeichnens, des körperlichen Kennzeichnens, die noch vom 19. Jahrhundert oder wesentlich älter auch beeinflusst ist. Ich denke auch, dass diese Phänomene wie Piercing und Branding und so nicht und Tätowierung nicht nur visuelle Phänomene sind, sondern dass sie ja auch mit dem Schmerz operieren. Also dass die Haut, also der ultimativste Hautreiz ist ja der Schmerz. Also man kann mit der Haut Lust, Unlust empfinden, Wärme und Kälte, aber das, was sozusagen am existenziellsten ist, ist der Schmerz. Und das wird ja auch durch diese Praktiken zum einen erfahren und zum anderen auch gezeigt. Ich habe mich Schmerz ausgesetzt. So, dann nehmen wir vielleicht noch so die letzte Hemmschwelle, den Schmerz. Nee, letzte Hemmschwelle ist ja noch immer die Endgültigkeit, aber die vorletzte Hemmschwelle, den Schmerz. So, dann können wir noch die Lasertechnik weiterentwickeln, dann kann man eigentlich auch aufhören zu tätowieren. Schmerz ist Lust und Mutprobe und Schmerz kann heilen. Bestes Beispiel, auch in jüngster Zeit, ist die Entdeckung von Ötzi gewesen, dass der nämlich Tätowierung genau an den Kernpunkten der heutigen Akupunktur hat oder der jahrtausendealten Akupunktur. Dass da quasi so eine Dauerakupunktur da gewesen ist. Sich wohlfühlen in seiner Haut. Porentief. Man muss generell halt auf die Haut aufpassen, ne? Die kann man ja auch kaputt machen. Also man kann da Löcher reinstechen sozusagen, man kann die aber auch auffräsen oder zerstechen oder aufschneiden oder halt die Haut entfernen sozusagen. Das soll man nicht. Ne? 1, 2, 3, 4. Es ist auch eine Mode und es ist die Mode, die bis auf die Haut geht. Also das ist im Grunde auch eine Verstärkung meiner These, dass das Selbst sich sozusagen immer mehr nach innen zurückzieht. Die Haut ist jetzt schon sozusagen Teil der Kleidung geworden. Die gebräunte Haut ist ja auch im Grunde eine Art Panzer oder eine Art Kleid, die man anlegt. Auf der einen Seite will man individuell dastehen. Auf der anderen Seite will man sich aber auch ganz deutlich abgrenzen von älteren Generationen zum Beispiel, indem man genau das tut, was man natürlich eigentlich überhaupt partout nicht machen sollte, sich nämlich auf ewig zu zeichnen. Es ist ein Zeichen von Zugehörigkeit natürlich, nicht, dass man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl dadurch gewinnt. Auch eine reine Schmuckfunktion sicherlich. Okay, Ladies and Gentlemen, und die Blödmänner in der letzten Reihe. Also gut, wir sind vielleicht nicht jung, wir sind auch nicht umwerfend hübsch und wir sind auch nicht besonders gut. Aber wir sind hier. Wir sind live und nur an diesem einen Abend werden wir die volle Montur ausziehen. Das war Mit Haut und Haaren von der Tiefe der Oberfläche von Sonja Leite. Es sprachen Doris Plenert und Thomas Lang. Ton und Technik Hans-Martin Renz, Petra Pellot, Ingeborg Kiepert und Anne Hafemann. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2000.